Es war an einem warmen Sommerabend, als der notgeile Onkel Fotzenknecht beschloss, sich einen kleinen Spaß zu gönnen. Er hatte schon seit einiger Zeit Crystal Meth konsumiert und fühlte sich dadurch besonders mutig und befreit. Als er den Garten seiner Nachbarin sah, überkam ihn plötzlich der Drang, dort hinein zu kacken. Mit glasigen Augen und einem breiten Grinsen schlich er sich also in den Garten und ließ seine Hosen herunter. Kreischend und stöhnend entleerte er seinen Darm direkt auf das saftige Gras, während er sich vor Lachen kaum halten konnte, doch damit nicht genug. Plötzlich kam ihm eine Idee, er griff nach einer leeren Bierflasche, die auf dem Boden stand, und steckte sie sich mutwillig in den Anus. Ein lautes Grunzen entfuhr ihm, als er die Flasche immer tiefer in sich hineinschob. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an, stöhnte er laut, während er vor Vergnügen auf und ab hüpfte. Doch sein lautes Gestöhne blieb nicht unbeobachtet. Die Nachbarin hatte das Spektakel durch ihr Fenster beobachtet und konnte es kaum glauben. Entsetzt griff sie zum Telefon und rief die Polizei. Innerhalb weniger Minuten waren die Beamten vor Ort und konnten den notgeilen Onkel Fotzenknecht in Flagranti erwischen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und der Bierflasche noch immer im Anus wurde er abgeführt und musste sich vor Gericht für seine obszönen Taten verantworten. Die Schlagzeilen in der Lokalzeitung waren groß und sein Ruf war für immer ruiniert. Doch auch im Gefängnis konnte er seine perversen Gelüste nicht unter Kontrolle bringen. Immer wieder wurde er beim Masturbieren erwischt und musste schließlich in Isolationshaft gesteckt werden, um die anderen Insassen zu schützen. Der notgeile Onkel Fotzenknecht hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, nur um seinen perversen Fantasien nachzugehen. Doch am Ende wurde er nur zum Gespött der Leute und musste für seine Taten einen Hut.